Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Während eines Aufenthalts in Chile haben wir die Gelegenheit gehabt, mit einem Genossen von Radio Kuruf in Temuco zu sprechen. Über sein Projekt, über den Kampf der Mapuche in dieser Region und auch über die Todesdrohung, die das Kollektiv von einer rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppe erhalten hat. Das und vieles mehr könnt ihr im nachfolgenden Interview hören. Ich sitze hier mit einem Genossen von Radio Kuruf, am anarchistischen Radioprojekt aus Temuco, im Süden Chiles. Zu Anfang wäre es schön, wenn du etwas über euer Projekt erzählen könntest. Sí, somos un proyecto que nace en el Gualmapu, que es un concepto mapuche, en el sur de la región chilena tal como. Ja, wir sind ein Projekt aus der Region des Gualmapu. Das ist ein Mapuche-Wort, das diese Region im Süden Chiles bezeichnet. Wie du sagst. Vorneweg will ich noch kurz allen Hallo sagen, die dieses Interview bei euch im Radio hören werden. Gualmapu, das heißt großes Mapuche-Territorium, und bezieht sich auf das Land südlich des Flusses Biobío. Ihr könnt es gerne auf einer Karte nachschauen, das ist sehr eingängig. Das ist also das Land, das ursprünglich den Mapuche gehörte. Und hier entsteht dieses Radio, dieser Projektvorschlag, der lange sehr weit weg schien, sich aber jetzt enorm konkretisiert hat und den Namen Radio Kuruf trägt. Zurzeit sind wir etwa 10 Leute. 3 davon machen regelmäßig mit, die anderen 7, wann sie Zeit finden. Wir senden unser Radio als Online-Streaming die ganze Woche. Wir haben 24 Stunden Programm, Live-Sendungen, ebenso wie die Ausstrahlung von Sendungen von befreundeten Radios. Ihr könnt das finden auf unserem Blog radiokuruf.wordpress.com. Wir können euch ja später nochmal den Kontakt geben, damit ihr uns besucht. Ihr findet dort alles, was es auf Radio Kuruf gibt. An dieser Stelle möchte ich gerne anfügen, dass Kuruf ebenfalls aus der Mapuche-Sprache stammt und Wind bedeutet. So ist auch unsere Unterzeile Radio des Windes. Ich weiß nicht, was ich sonst... Hast du eine Frage? La señal del viento. No sé qué más te puedo alguna pregunta te puedo agregar. Ich erwähnte bereits, dass ihr ein anarchistisches Radio seid. Interessieren würde mich auch die politische Idee, die hinter diesem Projekt steckt. Bueno, en primera instancia Radio Kuruf nace de una manera autodidacta. Si lo pensamos bien. Okay, Radio Kuruf entstand zuallererst als autodidaktisches Projekt. Wenn wir nämlich darüber nachdenken, so umfasst das Wort Selbstverwaltung, das Konzept der Selbstverwaltung, nicht nur eine wirtschaftliche Ebene, sondern auch eine Haltung, eine Denk- und Handlungsweise. Und dazu gehört auch, unsere eigenen Medien selbst zu verwalten. Und dazu gehört auch, autodidaktisch zu sein. Wir lernten gewisse Programme zu nutzen, um unser Radio online streamen zu können. Danach lernten wir die Handhabe von Soundelementen wie Mischpult, Mikrofon, Aufnahmegerät und so weiter. Und jedes Mal, wenn neue Leute dazukommen, lernen diese, wie die Sachen funktionieren, damit wir online sein können. Und wenn wir sagen, dass wir ein anarchistisches Radio sind, dann tun wir dies, ohne die Leute in der Gruppe zu übergehen. Denn es gibt bei Radio Kuruf auch Menschen, die sich bislang nicht selbst als Anarchistinnen bezeichnen. Wenn wir also sagen, dass Radio Kuruf ein anarchistisches Radio ist, dann sagen wir das unter Achtung dieser Personen, während diese Personen auch anerkennen, dass das Projekt sich als anarchistisch begreift, weil es so entstanden ist. Es gab kein Treffen, keine Diskussionsrunde, keine Versammlung, auf der diese Selbstbezeichnung als anarchistisch in Frage gestellt worden wäre. Ich sagte also, dass wir zuallererst autodidaktisch sind, weil wir uns aus einer entsprechenden Haltung heraus selbst verwalten und weil wir uns selbst finanzieren, indem wir entsprechende Events organisieren. Denn leider ist es heute so, dass wir immer noch diese geldbezogene Verbindung herstellen müssen, die auf einer Übergabe von Geld basiert. Wichtig ist uns auch die Idee der Horizontalität, weil wir wollen, dass alle Menschen frei sind, Mapuche oder nicht Mapuche. Es ist einfach so, dass wir im Mapuche-Territorium sind und wir berichten relativ viel über ihren Kampf. Es könnte auch gar nicht anders sein, weil wir ihnen das schuldig sind, weil wir dem Widerstand das schuldig sind. Was auch interessant ist, dass wir ziemlich große Übereinstimmungen finden mit der Form, wie sich die Mapuche früher organisiert haben, sprich der Autonomie der familiären Zusammenhänge in der Mapuche-Gesellschaft. Sie hatten keine hierarchischen Organisationen wie das Inka-Reich oder das Aztekenreich, wo sich die spanischen Conquistadores einfach an die Spitze setzen konnten und so große Reiche kontrollieren. Hierzulande war das Volk der Mapuche nicht sehr bewandert in großen Bauwerken oder Städten. Aber was das Thema der Organisation angeht, So waren sie doch ziemlich weise. Sie wussten um die Bedeutung der Achtung der Autonomie jeder Familie, jeder Region. Sie hatten eine gute horizontale Organisationsstruktur. Und in diesem Sinne haben wir auch mit den heutigen Mapuche-Gruppierungen viel gemeinsam, die sich diese Form der Autonomie weiter erhalten haben. Und wir sind auch Anarchistinnen, weil wir den Staat rundum ablehnen. Wir wollen nicht, dass eine derart abstrakte Überstruktur alle Menschen beherrscht. Wir glauben nicht an den Staat, weil er von gewissen Machtgruppen zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt geschaffen wurde, um große Menschenmengen beherrschen zu können, was sich dann in der Region, die heute als amerikanischer Kontinent bekannt ist, weiter fortgesetzt hat. Weil der Staat in Europa ist ja älter, aber hier kam er erst mit den Spaniern im 15., 16. Jahrhundert an. Der Staat ist hier also ein wirklich neues Gebilde und wir versuchen auf allen Wegen zu verbreiten, dass der Staat eine völlig neue Struktur ist. Im Gegensatz zu dieser ganzen Zeit, in der sich die Gemeinschaften hier früher anders organisiert hatten. Deswegen ist diese Affinität für uns von großer Bedeutung. Als anarchistisches Radio Berlin stehen wir bereits seit geraumer Zeit in Kontakt mit euch. Aber wir wissen auch, dass ihr starke Bande habt mit anderen Projekten aus der Region. Und da würde mich insbesondere interessieren, mehr über eure diesbezügliche Arbeit zu hören. Mit den Mapuche, Medien, aber auch mit anderen. Como te digo, siempre ha habido un rechazo a las organizaciones que no sean anarquistas. Siempre, por lo menos. Es hat immer eine große Ablehnung gegenüber Organisationen gegeben, die nicht anarchistisch waren. Zumindest auf uns bezogen kann ich sagen, dass ich und viele der Menschen, die in der Gruppe mitmachen, aus anderen Zusammenhängen stammen. Aus der Besetzerbewegung in Concepción, aus Zeitschriften oder aus Studiengruppen. Und überall ist uns diese Ablehnung von Organisationen begegnet, die nicht anarchistisch waren. Hier ist es aber so, dass diese ablehnende Haltung nicht da ist, weil es diese Achtung der Autonomie gibt. Und ich will da kurz darauf beharren. Hier gibt es beispielsweise ein Netzwerk, das sich Netzwerk zur Verteidigung der Territorien nennt. Und bei diesem Netzwerk zur Verteidigung der Territorien machen ganz unterschiedliche Menschen mit. Manche stammen aus Mapuche-Gemeinschaften, andere aus Öko-Gruppen und dann gibt es auch Radio Coruf. Als anarchistisches, libertäres Projekt, was ein freies Radio ist, und so weiter. Darüber hinaus haben wir aus derselben Haltung heraus Kontakt hergestellt mit anderen freien Medien in Amerika. Wir haben Bindungen nach Mexiko, ins mexikanische Territorium, mit Radios in Peru, mit Tomate Colectivo in Peru, die auch Anarchistinnen sind, mit dem Laboratorio Popular de Medios Libres in Mexiko, wo auch die meisten Anarchisten sind, auch wenn sich die Orga nicht so nennt. Wir haben mit vielen anderen Medien in Lateinamerika eine ähnliche Affinität gefunden. Und es gibt andere Gruppen, die auf Grundlage der Autonomie arbeiten, nicht unbedingt als Anarchistinnen, aber doch auf Grundlage der Autonomie. Sie lehnen die Regierungen von rechts und von links ab, sie suchen andere horizontale Formen der Organisierung, auch wenn sie sich nicht als Anarchistinnen bezeichnen. Aber wer sind wir denn, dass wir darüber urteilen könnten, wann und wie sich Leute politisch zu entwickeln haben? Wichtig ist, dass sie die Autonomie respektieren und dieselben Ideen haben bezogen auf das Individuum und das Kollektiv wie wir. So lange haben wir kein Problem mit einer gemeinsamen Verbreitung von Inhalten. Und da geht es um Themen, die viel krasser sind als das, was hier passiert. Da werden Leute kaltblütig auf der Straße erschossen, von der Polizei, da gibt es Drohungen. Ähnlich wie jetzt gegen uns, wo wir von Paramilitärs Drohungen erhalten haben, aufgrund unserer Berichterstattung hier in der Region. Wir haben also kein Problem, uns mit diesen Menschen unter Wahrung gewisser Prinzipien zu organisieren. Nämlich, dass sie nicht für die Regierung arbeiten, dass sie keine Beziehungen zum Staat unterhalten, dass sie keinen Profit aus ihrer Arbeit ziehen, dass sie das Leben achten, dass sie die Tiere achten, dass kein Sexismus existiert, dass auch Kinder achtungsvoll erzogen werden und so weiter und so fort. Relation con el Estado, que no lucren con la labor que están llevando a cabo, por ejemplo. Bueno, que respeten la vida, que respeten los animales, etcétera, son cosas que no exista el sexismo, que se respete a la crianza respetuosa, etcétera, valga la redundancia, etcétera. Vor kurzem habt ihr eine Morddrohung erhalten von einer paramilitärischen Gruppierung und es wäre wichtig, dass die Leute woanders mehr über dieses Thema erfahren, darüber wie ihr reagiert habt und wie ihr das Ganze erlebt. Bueno, ese tema ha sido complicado para nosotros y nosotros. Das ist ein schwieriges Thema für uns gewesen, weil wir uns gezwungen sahen, in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit unserem eigenen Namen. Aber vielleicht erstmal ein wenig Kontext dazu. Diese Gruppe nennt sich USAR Antimarxista und hat eine patriotische, nationalistische Haltung. Sie behaupten, dieses Territorium und ihre Geschäfte vor den Mapuche zu schützen, die sich heutzutage erhoben haben. Und sie glauben, dass wir ein Mapuche-Medium sind und Marxisten obendrein. Da Darüber hinaus behaupten sie, dass wir uns, und das ist ein ganz alter Vorwurf, der vor Jahren bereits Mapuche-Gemeinschaften gemacht wurde, dass wir Beziehungen zur FARC-Guerilla in Kolumbien haben. Sie dichten sich noch weiteren solchen Unsinn zusammen aus ihrer rechten Weltsicht heraus. Hier im Valmapu existiert eine große Menge an Großgrundbesitz, was nach der Besetzung der Araucanía im 19. Jahrhundert vom chilenischen Staat an SiedlerInnen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Italien und aus anderen europäischen Ländern gegeben wurde, die hierher kamen auf der Suche nach ihrem Glück, um es mal so zu sagen. Um seine Kontrolle in Regionen, wo es nicht genug chilenische Bevölkerung, wie etwa in der Mitte des Landes gab, haben sie SiedlerInnen dieses Land gegeben. Teile dieser Bevölkerung, der GroßgrundbesitzerInnen, der neuen Unternehmerschaft und der alten rechten Gruppierungen, die Pinochet nachhängen, organisieren sich jetzt, so unsere Mutmaßung, auf zwei Weisen. Mit öffentlichen Gruppierungen, wie es Frieden für die Araucanía ist, Paz para la Araucanía, könnt ihr im Netz suchen, und über den Arbeitgeberverband, wo die Großgrundbesitzer, die Transportunternehmen und die Bauern sind, obwohl diese in ihrem Leben noch nichts angepflanzt haben. Aber sich so nennen. Daneben gibt es aber auch Gruppen, die in der Illegalität agieren, wie diese Gruppe Usar Antimarxista, die uns jetzt bedroht hat. Sie hat auch lokalen Institutionen im Mapuche-Gebiet Drohungen geschickt. Sie haben uns also ganz offen über Facebook die Drohung zukommen lassen. Genauso, wie sie es bereits mit dem Journalisten und Fotografen Felipe Duran gemacht haben. Bei uns gingen die Alarmglocken an und wir wandten uns an eine lokale Anwältin, die auch in Mapuche-Fällen aktiv ist, und reichten Klage ein. Eine sogenannte Untersuchungsklage. Mit dieser juristischen Figur konnten wir die Polizei bzw. die Behörden unter Druck setzen, um den Fall zu untersuchen. Die Wahrheit ist, dass wir keinerlei Vertrauen haben in die Justiz. Wir haben keinerlei Vertrauen in die Polizei. Wir lehnen sie rundweg ab, klar. Aber für uns ist diese juristische Aktion eine Möglichkeit zu verhindern, dass gegen uns ein Fall konstruiert wird, dass uns die Mächtigen als Kommunikationsmedium kriminalisieren. Mithilfe der Justiz, wie sie es mit Felipe Duran und anderen bereits gemacht haben. Für uns ist das eine rein strategische Erwägung. Felipe Duran y otra persona. Es una estrategia, más que nada. Genau, weil beim Durchlesen der Drohung von Husar Antimarxista steht da ja zumindest, dass Mitglieder ihrer Gruppe bei der Polizei beschäftigt sind, bei den Gerichten und so. Und vermutlich hat dies wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ihr euch dazu verhalten wollt. Exakt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Mitglieder solcher rechten Gruppen in ihrem normalen Leben Staatsanwältinnen sind, Polizistinnen, die an Machtpositionen sitzen und in ihrem Privatleben gemäß ihrer nationalistischen, patriotischen und pinochetistischen Einstellung sich mit solchen Gruppen zusammenschließen oder ihnen Informationen zukommen lassen. Für uns ist die Klageeinreichung also dazu da, uns einen gewissen Tarnmantel zuzulegen. Einen schwachen Schutz, damit uns nichts angehängt werden kann. Nicht, dass es eines Tages eine Hausdurchsuchung gibt, bei der sie plötzlich Sprengstoffe finden, Waffen, die unsere sein sollen, dass wir Terroristinnen sind, FARC oder was auch immer. Weil es in dieser Region jeden zweiten Tag Durchsuchungen von Mapuche-Gemeinschaften gibt. Hier werden Kinder niedergeschossen. Die Polizei handelt mit absoluter Straffreiheit. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben sie die Richterinnen auf ihrer Seite, die Gerichte auf ihrer Seite, die Kommunikationsmedien auf ihrer Seite. Wir hingegen sind ein kleines, autodidaktisches, anarchistisches Kommunikationsmedium und wir berichten viel über den Kampf der Mapuche und darüber, was in der Welt der Anarchistinnen so passiert. Und anscheinend machen wir eine gute Arbeit, denn unsere Aktivitäten haben dort Gehör gefunden und sie fühlen sich bedroht, weshalb sie ihrerseits mit Drohgebärden antworten. Auf irgendeine Weise müssen wir uns und unsere Idee ja verteidigen, nicht? Und das ist die Öffentlichkeit, denn alles, was wir tun, ist öffentlich. All das Material, das wir bei Radio Kuruf erstellen, findet sich auf unserem Blog. Was Ihnen also auf den Senkel geht und weswegen Sie uns verfolgen, ist die Idee und das, was wir kommunizieren. Und welche Wirkung hat die Drohung nun auf eure Moral gehabt? Habt ihr zwischendurch vielleicht überlegt, eine Pause einzulegen? Wie erwähnt, haben wir uns tatsächlich bedroht gefühlt. Das ist wahr, das ist nicht schön. Aber es ist auch etwas, das erwartbar war, weil wir uns bereits vor langer Zeit für diesen Weg entschieden haben. Und es gibt immer einen Moment, wo die Macht, früher war es die Bourgeoisie, heute die Unternehmen, die gegen Dissidentengruppen vorgehen werden. Wir wissen das. Warum sollten wir davon verschont bleiben? Es ist einem Medium wie Mapo Express passiert. denen sie die Rechner aus ihrer eigenen Wohnung gestohlen haben. Es ist kürzlich einem Genossen von einem anderen Medium passiert, bei Ken.cl, dem sie die Wohnung seiner Eltern durchsucht haben. Und es ist auch Felipe Duran passiert. Warum sollte es nicht Radio Kuruf passieren, wo wir sogar einen giftigeren Diskurs haben als die erwähnten Medienleute? Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, weil ihr ja offensichtlich weder aufhören noch deren Spiel mitmachen wollt. Natürlich nicht. Welche Pläne oder Projekte habt ihr jetzt? La verdad es que los proyectos no han cambiado. Tenemos los mismos. Die Projekte sind weiterhin die gleichen. Wir haben dieselben Vorhaben für 2017. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, um uns um dieses Thema zu kümmern, was wir ja nicht einfach liegen lassen konnten, auch wenn es uns missfällt, uns an die Unjustiz zu wenden, an die Macht, aber wir mussten es tun. Von hier an wollen wir aber den Sprung schaffen, von Streaming zum richtigen Senden. Morgen wird es also vielleicht um eine Sendelizenz gehen, als kommunitäres Radio. Wir werden wahrscheinlich ein wenig experimentieren und dann weitersehen. Wir werden weiter aus einer Haltung der Selbstverwaltung heraus Radio machen und wollen aber auch die freien Medien stärker ins Bewusstsein rücken, auch angesichts der Drohungen. Und wir werden weiter mit anderen Medien zusammenarbeiten. Als Radio Kuruf sind wir Teil eines interkontinentalen Infonetzwerks, wo etwa auch Radio Placeres zusammen mit Nachrichtenagenturen aus Peru, Kolumbien und Brasilien agiert. Dabei kommt jede Woche eine Nachrichtensendung heraus. Wir arbeiten auch mit einer Gruppe freier Medien aus Lateinamerika zusammen, wo wir sogenannte Kettensendungen machen, an denen sich etwa 20 Radios aus Honduras, Guatemala, Peru, Mexiko und Chile hängen. Aus Chile sind das einige: Radio Placeres, Radio Villa Francia, Radio Territorio Inquieto, Radio Kuruf, Radio Galactica, Radio Extremo und auch andere Medien wie Radio Resumen aus der Region des Biobío. Auf diese Weise gelingt es uns, Diskursen mehr Gehör zu verschaffen, den Klagen über Missstände und den Solidaritätsbekundungen. Der Hungerstreik der Machi Linconao, einer Mapuche-Heilerin und religiösen Führungsperson, war ein extrem schwieriger Fall. Ihr Leben war in Gefahr und feministische Radiomacherinnen aus der Region eine dreitägige Kettensendung angesetzt. Dazu haben sich alle möglichen Medien aus Lateinamerika zugeschaltet, die tun dir. Und damit ist es uns gelungen, den Medienzaun zu überwinden, was ja stets unser Ziel als Kommunikationsmedium ist. Das gelingt uns als kleine Medien nicht dauernd, aber wenn wir uns mal zusammentun, können diese Kettensendungen dazu führen, dass sehr viele Leute einschalten und zuhören. Wir sind ein Online-Radio, aber tatsächlich senden die meisten zugeschalteten Radios per FM-Frequenz. Das ist ein sehr schönes Konzept und hoffentlich denken andere Leute, die gerade zuhören, auch daran. Um dann jetzt zum Schluss zu kommen, gibt es noch etwas, was du gern hinzufügen würdest? Im Grunde nur, dass ihr uns gerne kontaktieren könnt. Es mangelt uns eigentlich immer an Inhalten. Und wir sind ganz konkrete Menschen. Mir gefällt das Wort normal nicht. Aber wir sind ganz tief drin in dieser Normalität. Wir haben Kinder, es gibt bei uns Studierende, ArbeiterInnen. Und was wir im Radio machen, das machen wir mit unserem Herzen. Aber wir müssen uns gelegentlich auch dieser verdammten Zeit widmen, die nötig ist, um sich vom System zu erholen. Wenn ihr also einen Podcast habt, wenn ihr Nachrichten habt, die verbreitet werden sollen, schickt uns eine Aufnahme. Heute gibt es alle möglichen Mittel, um Aufnahmen zu machen. Das geht häufig schon mit dem Handy. Macht noch ein Foto und schickt uns das an radiokuruf@autistici.org, um mit uns in Kontakt zu treten. Einfach nur das. Sag bitte nochmal die Blogadresse. Der Blog, auf dem ihr uns mit einem einfachen Klick hören könnt, ist radiokuruf.wordpress.com. Das ist kuruf.wordpress.com. Ihr könnt unser gesamtes Material und auch die weiteren Kontakte dort finden. Da habt ihr es. Besucht sie und den GenossInnen wünschen wir alle das Beste. Saludo a toda la persona y ojalá exista la posibilidad y nos encontremos por allá en el viejo continente. Viele Grüße an alle Leute und hoffentlich ergibt sich irgendwann die Gelegenheit, dass wir uns dort im alten Kontinent wiedersehen.